zurzeit bemüht sich die TI-Volker um die massenweise Zucht von Baumsetzlingen. Das Niveau der verwissenschaftlichen Industrialisierung und Intensivierung der Zucht von Baumsetzlingen wird ständig erhöht und bei der Massenbewegung für die Zucht von Baumsetzlingen werden viele Erfolge erzielt. Viele Baumschulen der Städte und Kreise stellen im Durchschnitt Millionen und maximal über 10 Millionen Baumsetzlinge pro Jahr her. So ist die Produktionsmenge der Baumsetzlinge des Staates im Jahr mehr als 1,6-fach als früher gestiegen.